50 languages. 77. Etwas begründen, drei. Warum essen Sie die Torte nicht? Ich muss abnehmen. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Warum trinken Sie das Bier nicht? Ich muss noch fahren. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Warum trinkst du den Kaffee nicht? Er ist kalt. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen Sie die Suppe nicht? Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Ich bin Vegetarier. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.